Sind Sie sicher, Herr Pappberg? Absolut. Das ist ein Kriminaler aus Stolpe, per Dingsbums, per Ditzko. Mir nicht unbekannt. Das ist allerdings unangenehm. Er hat mich erkannt. Mein Steckbrief hängt doch überall rum. Na, Thiel, nicht nervös werden. Ja. Hier sind Sie sicher. Na? Er geht weg. Lebendig wäre er auch hier nicht hereingekommen. Was hat die Kriminalpolizei überhaupt in Bandeko zu schnüffeln? Kann mir das einer der Herren mal erklären? Herr Graf, das hat wohl mit dem Henning zu tun. Mit mir? Ja, mit dir, weil du die Bombe smitten hast. Und das war gut. Den geht jetzt der Arsch auf Grundeis. Und was ist denn in die Luft geflogen, das bisschen Küche? Ja, wir nur Glück. Du hast von Anhalt Wult. Wir haben eine gute Sache. Du hast Krachmarkt im See und Gestank. Ach. Seitdem ist das Land voll von Gerede. Entschuldigung, ich bin anderer Meinung. Als Zeitungsmensch habe ich es auch mit Reklame zu tun. Ne? Chlorodon, Büssenhalter, Nivea, Autos. Ne? Genauso Reklame wie für eine bestimmte Sorte Politik. Eure Bewegung war gut, aber im Luftleeren, ohne Wirkung. Sie war allen Piepe. Der Regierung, dem Finanzamt, der Schupo, den Leuten in der Stadt. Ne? Piepe. Henning hat hundertprozentig gute, große Reklame gemacht. Und plötzlich ist Leben um die Bewegung. Sie wird beachtet, ja? Gefürchtet. Mit der Bombe hat von uns keiner was zu tun. Es sind Fremde gewesen. Abenteurer. Dunkelmänner. Eben. Das unvermeidliche Geschmeiß, von dem nicht energisch genug abgerückt werden kann. Danke, Herr Pattberg. Das Geschmeiß schmeißt weiter. Bomben. Außerdem habe ich keine Zeit, mich verhaften zu lassen. Ich muss zur Demonstration. Ach was? Offen im Demonstrationszug auf Altholmstraßen? Weil? Dass Sie eine hübsche Verhaftung haben? Nee, mein Jungchen, du bleibst hier. Und ich gehe mit. Ihr braucht mich. Kommt. Ich werde euch was zeigen. Ich habe nämlich die Tage hier nicht auf dem Sofa rumgelegen. Henning führt die Männer über den Hof hin zur Scheune. Im Halbdunkel aus einer Ecke holt er etwas Merkwürdiges hervor. Einen Schaft, einen Stiel wie für eine Heugabel, Stoff darum gewickelt, oben eine Sense befestigt. Henning entfaltet den Stoff. Unsere Fahne. Grundfarbe schwarz. Das Zeichen unserer Trauer über diese Judenrepublik. Der weiße Pflug. Symbol unserer friedlichen Arbeit. Das rote Schwert. Zeichen unserer Wehrhaftigkeit. Alles zusammen die alten Farben. Schwarz, weiß, rot. Es ist eigentlich mit kleinen Abänderungen die Fahne von Florian Geyer. Florian Geyer war im Mittelalter... Mir bekannt, Herr Henning. Führe in den Bauernaufständen, ich weiß. Jenen großen Grundbesitz, das ist doch alles Unsinn. Nein, Herr Graf, erlauben Sie. Die Fahne ist gut. Und du möchtest unser Fahnenträger sein, Henning Amandach. Wir stellen Jungbauern an die Spitze und wehe, wer dich und die Fahne antastet. Ach, macht euch doch nichts vor. Henning wird doch in der ersten Minute verhaftet. Sie wissen doch, er hat die Bilder kaufen wollen von diesem Tredub. Und er war vorm Präsidium, als Tredub und dieser Polizeifritze aus Altholm in Stolpe eingetroffen waren. Und er wird's auch schon gewesen sein mit dem falschen Bombenalarm und dann mit der richtigen Bombe. Ist doch unreifes Zeug, Herr Henning.